Kundgabe 6864. Empfangen am 3.7.1957. Erde ist Stätte des Verderbens. Teufel. Der Gegenfürst setzet auch alle seine Vasallen ein, um im letzten Kampf auf dieser Erde den Sieg zu erringen. Und die Finsternis aller dieser Wesen lässt sie glauben an einen Sieg. Zwar hat er auf Erden bei den Menschen größeren Erfolg mit zunehmender Annäherung des Gerichtes, des letzten Tages dieser Erde. Doch der scheinbare Sieg ist für ihn sicherer Verlust, denn die er gewonnen zu haben glaubt, werden seinem Einfluss wieder entzogen, um aufs Neue gebannt zu werden in die Materie zwecks ihrer Aufwärtsentwicklung. Und auch viele seiner Vasallen werden gebannt in der harten Form, weil sie so weit in die Tiefe hinabgesunken sind, dass die geistige Substanz sich verhärtet, also das Wesen wieder seines Ich-Bewusstseins verlustig geht und in einzelnen Partikelchen den nochmaligen Gang über die Erde gehen muss. Es sind auch viele dieser niedrigen Wesen in der letzten Zeit auf Erden verkörpert. Und es wurde dies zugelassen von Gott, denn es sollte auch ihnen eine Möglichkeit gegeben werden, doch noch Erlösung zu finden in ihrem Erdengang als Mensch. Doch mit wenigen Ausnahmen nützen diese Wesen nur die Gelegenheit, auf die Mitmenschen im schlechten Sinne einzuwirken. Also sie bekennen offen und frei ihre Zugehörigkeit zum Gegner Gottes. Und es wird sie daher auch das gleiche Los erwarten wie ihn, gebunden zu werden wieder auf endlos lange Zeit. Es könnte wahrlich ein solches Wesen Erlösung finden, weil es auch auf Erden zur Kenntnis gelangt über Jesus Christus und sich nur ihm zu ergeben brauchte, um von seinem bisherigen Herrn frei zu werden. Aber sie sind bis in den Grund ihres Herzens schlecht und voll des satanischen Geistes. Und mit diesen also arbeitet der Gegenfürst und wahrlich erfolgreich insofern, als dass er die Rückkehr zu Gott für viele Menschen erschwert, dass ihr Einfluss weit größer ist als der der Lichtwesen, die im Auftrag Gottes gleichfalls unentwegt tätig sind auf Erden, direkt oder auch indirekt. Denn auch viele Lichtwesen sind auf Erden verkörpert in Anbetracht der Zustände in der letzten Zeit. Denn beide Herren kämpfen um die Seele der Menschen. Und beide Herren wenden auch alle Mittel an, die ihnen zu Gebote stehen, um also Einfluss zu gewinnen auf die Seelen. Und so kommt die Zeit des Endes immer näher. Und immer mehr werdet ihr Menschen bedrängt werden von der Gegenmacht. Immer offensichtlicher wird das Wirken satanischer Kräfte zutage treten und immer seltener wird Ruhe und Frieden unter den Menschen zu finden sein. Denn selbst, die den Frieden suchen, die werden sich nicht schützen können gegen den Einfluss jener Mächte. Aber sie sollen sich nicht hinreißen lassen, sie sollen ergeben tragen und nur immer Gott anrufen um seinen Beistand. Sie sollen sich vertrauend allem guten Geistigen übergeben, dass sie schlichten, wo Streit unvermeidlich scheint. Denn das sind des Gegners Mittel, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, sie in Erregung zu bringen, den Frieden zu stören. Und er findet so viele Menschen, die es ihm gleich tun, die durch ihre Handlungsweise es beweisen, dass sie sein sind, die sich nicht wehren dagegen, dass sie von satanischen Kräften in Besitz genommen werden und nun auch bereitwillig ausführen, was jene von ihnen verlangen. Und es sind Scheußlichkeiten, wie sie nur in der Hölle ausgebrütet werden können, so dass am Ende wahre Teufel die Erde beleben werden und für die wenigen guten, gläubigen und gottgetreuen Menschen kein Platz mehr ist. Die Erde ist eine Stätte des Verderbens geworden und muss darum von dieser Höllenbrut wieder gesäubert werden. Denn sie soll als Ausreifungsstation dienen dem Geistigen, das kurz vor seiner Vollendung steht, und sie bietet dazu bald keine Möglichkeit mehr. Darum findet eine gewaltsame Reinigungsaktion statt, und was der Gegner gewonnen zu haben glaubt, wird seiner Gewalt entzogen. Die neuen Schöpfungen werden das Geistige aufnehmen. Es wird der Gegner samt seinem Anhang gebunden, und es wird Friede sein auf der neuen Erde, die wahrlich als Paradies wiedererstehen wird für alle, die Gott treu verbleiben. Amen.